Thomas Mann hat sich nur zögerlich auf die Demokratie eingelassen. Er war skeptisch, dass bei einem öffentlichen Ringen mit den wichtigen Fragen die besten Antworten gefunden und sich durchsetzen würden. Damit war er nicht allein. So dachte ein großer Teil des konservativen Bürgertums in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Während des Ersten Weltkriegs schrieb er ein Buch gegen die Demokratie, das in konservativen Kreisen in der Weimarer Republik hoch gehandelt wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg akzeptierte Thomas Mann die Demokratie als Ergebnis. Die meisten staatlichen Institutionen hatten sich mit ihrem Verhalten um ihre Glaubwürdigkeit und Autorität gebracht. Und der Krieg, an dem so viele teilgenommen und unter dem so viele gelitten hatten, legte eine Beteiligung aller nahe. Ein Neuanfang tat Not. Aber Thomas Mann blieb skeptisch. 1918 war er 43 Jahre alt. 4 Jahre später, nach der Ermordung von Walter Rathenau, hatte sich das erste Mal öffentlich für die Demokratie ausgesprochen. Weil er ein hoch angesehener Schriftsteller war und gerade weil er von der konservativen Seite kam, hatte er es als notwendig angesehen, sich für die Demokratie einzusetzen. 1875 ist Thomas Mann geboren. Am 6. Juni, in der kommenden Woche, liegt seine Geburt 150 Jahre zurück. Den Höhepunkt seines politischen Engagements bilden die Radioreden, die er während des Zweiten Weltkriegs in der britischen BBC aus dem Exil an die Deutschen richtete. Grundsätzliche und großartige Reden sind das, so finde ich, erstaunlich modern anmutend, bei denen man nicht umhin kommt, an unsere Gegenwart zu denken. Diesem Gedanken und der Anregung vom Thomas-Mann-Haus verdankt sich die heutige lange Nacht. Sandra Hüller hat einige der Radioreden Thomas Manns neu eingesprochen. Nur wenige sind mit ihm erhalten. Eine Aufnahme davon wird zu hören sein. Und es gelingt Sandra Hüller, die Reden auf eine erstaunliche Weise fast wie heutige Texte erscheinen zu lassen. Hören Sie selbst. Engagierte von heute, Autoren und Wissenschaftlerinnen, Aktivisten, ein Fußballweltmeister und auch ein ehemaliger Bundespräsident haben die Reden auf sich wirken lassen und teilen mit uns ihre Eindrücke und ihre Gedanken über den Nationalsozialismus, über den Holocaust und deutsche Schuld, über ein solches Engagement von Schriftstellern und darüber, wo sie Unterschiede und wo sie Parallelen zu unserer heutigen Situation sehen. Seien Sie gespannt auf Deutschland höre, gestern und heute. Eine lange Nacht über Thomas Manns Radioreden. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die wahrscheinlich wichtigste Ausstellung zeitgenössischer Kunst in Deutschland, die Documenta, die heute vor 70 Jahren das erste Mal in Kassel stattfand. Ihre Geschichte spiegelt auf erstaunliche Weise die der modernen Kunst in Deutschland. Von dem Bemühen um internationalen Anschluss und einer nur einseitig erfolgten Aufarbeitung der Folgen der Nazizeit am Anfang bis hin dazu, ein überforderter Schauplatz für die Kontroversen der Welt heute zu sein. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht über Weltkunst in der Provinz. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. BBC, deutschsprachiger Dienst. November 1941. Deutsche Hörer, dem, der heute wieder zu euch spricht, war es vergönnt, im Lauf seines nun schon langen Lebens für das geistige Ansehen Deutschlands einiges zu tun. Ich bin dankbar dafür, aber ich habe kein Recht, mich dessen zu rühmen, denn es war Fügung und lag nicht in meiner Absicht. Thomas Mann